Abschnitt 26 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 13: Die Marschlande am linken Elbufer. Ein breites Band fetter Marschländereien begleitet die linke Seite der Elbe von dem aufblühenden Harburg, das durch gewaltige Elbbrücken mit Hamburg verbunden ist, an bis an die Mündung des Stromes in die See. Da ist zuerst vom Amte Moorburg an bis an das Ufer der Schwinge das alte Land, von den Schwingemündungen bis zu denjenigen der Oste das Land Kedingen, dann an der Oste die Ostemarsch, als schmaler, sich südlich in die Geest hineinziehender Landstreifen zwischen Kedingen und dem Lande Hadeln. Dieses grenzt seinerseits an das Land Wursten, das wir bei Besprechung der Marschen auf dem rechten Weserufer kennenlernen werden. Das alte Land betreibt den Obstbau im Großen, und im Frühjahr, wenn die zahllosen Kirschen, Zwetschgen und Apfelbäume in Blüte stehen, bietet es ein Landschaftsbild von besonderer Pracht dar. Alle Häuser sind umgeben von den eben genannten Obstbäumen, zwischen denen auch Walnuss- und Birnbäume in geringerer Menge zu sehen sind, und wo nur ein Fleckchen frei ist, selbst auf den Deichen, werden dieselben bepflanzt. Der Export des gewonnenen Obstes ist ein ungemein bedeutender und geht neben Hamburg besonders in den Norden, so nach Dänemark, Schweden und Norwegen und nach Russland, selbst nach London. Daneben werden Ackerbau und Viehzucht nicht vernachlässigt, von welchem etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt. In Bezug auf das Großvieh nimmt das alte Land eine bedeutende Stellung ein. Ebenso wird in einzelnen Gegenden viel Gemüse, unter anderem besonders Meerrettich, kultiviert. Die Einwohner sind eingewanderte Niederländer, höchstwahrscheinlich Flamländer und die lebendigsten und rührigsten sämtlicher Marschbewohner. Ihre Frauen und Mädchen gelten als die schönsten und zierlichsten der Marschlande überhaupt. Ihre eigenartig eingerichteten Häuser mit dem farben- und formenreichen Vordergiebel, die Wahrzeichen an denselben, zwei Schwäne darstellend, deren jeder sich in die Brust beißt, ihre schön gepflegten Hausgärten und kleidsame, aber mehr und mehr in Abgang kommende Tracht, sowie eine Anzahl besonderer Gebräuche und Sitten, unterscheidet die alten Länder scharf von ihren sächsischen Nachbarn. Das alte Land, der Sitz seines Amtsbezirkes ist York mit Amtsgericht und Superintendenten, wird von der unterhalb Buxtehude in dasselbe eintretenden Este und von der Lühe durchflossen. Am östlichen Rande des alten Landes liegt das gewerbereiche Buxtehude an der schiffbaren Este. Die Stadt, welche vor Zeiten Mitglied des Hansabundes gewesen ist, zählt gegenwärtig an 3600 Einwohner. Ihre drei Tore, das Marsch-, Geest- und Moortor, lassen die Lage der Stadt sofort erkennen. Doch ist sie selbst auf Moorboden erbaut. Schöne Laubwaldungen befinden sich auf der nahen Geest und tragen dazu bei, Buxtehude zu einem hübschen Aufenthaltsort zu stempeln. Schon im 17. Jahrhundert ist es eine feine und lustige Stadt genannt worden. Ein Ehrentitel, den sie, wie man sagt, heute auch noch verdienen soll. Buxtehude liegt an der Bahnlinie von Harburg nach Cuxhaven, die sich bis Kadenberge teils dem Geestrande entlang zieht, teils auf dieser selbst erbaut ist und erst von dort ab die Marsch des Landes Hadeln durchquert. Diese Bahnlinie berührt nördlich von Buxtehude das ebenfalls am Geestrande erbaute Horneburg an der Lühe mit einer vorwiegend ackerbautreibenden Bevölkerung. Im großen Gegensatze mit dem obstreichen alten Lande steht das Land Kedingen mit seiner ausgedehnten Wiesen- und Weidenwirtschaft und seinen gut bestellten Äckern. Dieses lange, aber ziemlich schmale Marschgebiet wird von hohen Deichen umsäumt, denen es auch seinen Namen verdankt. Kedingen, von Kaje Deich, bedeutet ein gedeichtes Land. Sächsische Stämme haben vom Geestrücken bei Kadenberge her den Norden und von Stade aus den Süden besiedelt. Friesen sind später, von den Erzbischöfen zur Urbarmachung des Moor- und Buschlandes herbeigezogen, dazugekommen. Die Bevölkerung treibt Viehzucht, in neuerer Zeit auch Pferdezucht und Ackerbau, der des schwer zu pflügenden Bodens wegen zwar mühsam, doch umso lohnender ist. An den schlammigen Ufern der Elbe wächst viel Rohr, hier Reet oder Reit genannt, das gewonnen und zur Bedachung der Häuser verwendet wird. Auch Weiden werden gepflanzt und zu gewerblichen Zwecken verbraucht. Der Mittelpunkt des Amtsbezirkes ist Freiburg, das durch das Freiburger Tief, einen 2 Meter tiefen Kanal, mit der Elbe in Verbindung steht. Die Ortschaften liegen entweder langgestreckt an der das Land der Länge nach durchziehenden Landstraße, so Assel, Neuland, Hammelwörden und so fort, die jede mehr als 1000 Einwohner besitzen, oder auch am Rande des Kedinger Moores, welches Kedingen im Westen vom eigentlichen Geestrücken trennt. Am Südrande dieser Moorbildung, auf einem Ausläufer der Geest gegen die Marsch, treffen wir Stade an der schiffbaren Schwinge mit über 10.000 Einwohnern, Hauptstadt des Regierungsbezirks und des Herzogtums Bremen, ehemals ein bedeutender Handelsort und Hansestadt. Stade hat viel industrielles Leben, Zigarrenfabrik, Eisengießereien, Maschinenfabriken und betreibt Fischerei und Schifffahrt. Es ist Station der Eisenbahnlinie Harburg-Cuxhaven und ferner durch einen weiteren Schienenstrang von 69 Kilometer Länge über Bremervörde mit Geestemünde in Verbindung. In geschichtlicher Hinsicht ist diese Stadt durch verschiedene Ereignisse bekannt geworden, so durch die Belagerung durch Tilly, dem es sich am 5. Mai 1628 ergeben musste, durch den großen Brand vom 26. Mai 1659 sowie durch die Belagerung der Dänen, vor denen es nach heftiger Beschießung am 7. September 1712 kapitulierte. Um und in Stade treten Gebilde des permischen Systems, rote Zechsteinletten auf, und fiskalische Bohrungen haben da selbst in etwa 180 Meter Tiefe eine sehr gesättigte Sohle erschrotet. Gleiches war in der Nähe bei Campe der Fall, wo die Sohle schon bei 162 Meter erschlossen wurde. An der Mündung der Schwinge ist die Schwinger Schanze und das Dorf Brunshausen. Wo früher der 1861 abgelöste Stader oder Elbzoll erhoben worden ist und die transatlantischen Dampfer der Hamburger Linien zu leichtern pflegen. Die Ostemarsch beginnt mit einer schmalen Zunge, die südlich bis in die Gegend von Kranenburg reicht, füllt anfänglich den Raum zwischen den Krümmungen des Flusses aus, um sich dann allmählich zu verbreitern, indem sie sich auf dem rechten Ufer schneller entwickelt als auf dem linken. Zahlreiche Ortschaften, darunter welche mit mehr als 1000 Bewohnern, Hüll, Altendorf, Isensee und so fort, teils am Rande der Geest, teils im Marschland selbst belegen, gehören zu diesem Gebiet, das bei Neuhaus an die Elbe tritt und durch den Hadeler Kanal vom Lande Hadeln geschieden wird. Ackerbau und Viehzucht bilden die Haupterwerbszweige der Bewohner. Die untere Ostemarsch hat Neuhaus an der Oste mit etwa 1500 Seelen mit lebhafter Schifffahrt zum Hauptort. Die obere Ostemarsch bildet einen eigenen Amtsbezirk mit Oste, etwa 850 Einwohner, als Mittelpunkt. Vor Ablagerung der Marsch war das heutige Land Hadeln zum größten Teile ein tief in die Geest hineinschneidender Meerbusen zwischen Wingst und Hoher Lied. Allmählich wurde derselbe von Schlick ausgefüllt und nur in der Innenseite, welche bei der Marschbildung immer niedriger bleibt, erhielt sich das Wasser. Und in ihr bildete sich das ausgedehnte Moor, welches Hadeln im Süden bedeckt. Das abgelagerte Marschland hat die Gestalt eines Dreiecks, dessen Grundlinie nach der Elbe zu, dessen Spitze aber im Süden liegt. Der nach dem Flusse zu sich erstreckende Teil der Marsch ist höher als das innere Gebiet, und so unterscheidet man das äußere Hochland von dem inneren Siedland, Niedrigland, die beide heute noch politisch getrennte Gebiete bilden. Letzteres, an der Grenze der Moore mit ihren Seen belegen, war im Winter stets Überschwemmungen ausgesetzt und drohte zu versumpfen, da die beiden Flüsse, die Aue und die Gösche, es nicht hinreichend entwässern konnten. Um dem Abhilfe zu schaffen, wurde von 1854 bis 1856 der Hadeler Kanal gegraben, der nach Norden mit der Elbe in Verbindung steht. Und 1860 begann man, den Geestekanal zu schaffen, der nach Süden zur Geeste verläuft. Beide Kanäle haben ihren Ausgang im Bederkesaer See. Durch eine große Schleuse ist der Kanal mit der Medem in Verbindung, welche nördlich von Osterilienwort aus der Vereinigung der Gösche und Aue entsteht und in vielen Krümmungen den Deich erreicht. Die torfgefärbte Meme hat der Dichter J.H. Voss diesen Fluss genannt. Geeste und Hadeler Kanal sind zusammen 43,5 Kilometer lang und dienen neben den Zwecken der Entwässerung des Landes auch der Schifffahrt, da sie bei gewöhnlichem Wasserstande 1,5 Meter Tiefe besitzen, sodass Schiffe bis zu 16 Tonnen von der Elbe zur Weser gelangen können. Durchschnittlich wird diese Wasserstraße jährlich von 700 bis 800 Fahrzeugen benutzt. Die ausgedehnten Moorländereien des Südens, 20,8% des Gesamtareals von Hadeln, sind nur teilweise entwässert und in Kultur genommen und werden nur zum Torfstich benutzt. Das Wasser aus dem Westermoor führt die unterhalb Altenbruch in die Elbe fallende Bracke ab, das Wannaer Moor entwässert die Emmelke, ein Nebenfluss der Aue. An das letztgenannte Moor grenzt die kleine gleichnamige Geestinsel mit dem Kirchspiel Wanna, aus leichtem, mit Heidekraut bewachsenem Sandboden bestehend. Der Boden der Hadeler Marsch selbst ist nicht so schwer als derjenige Kedingens und darum zum Ackerbau auch sehr geeignet. Sein Untergrund besteht aus einem kalkreichen Schlick, der aus der Tiefe an die Oberfläche gebracht und mit Dünger und Ackerkrume vermischt, dem Boden eine besondere Ertragsfähigkeit gibt. Man nennt diese Bodenumarbeitung das Kuhlen. Trotz seiner Kostspieligkeit trägt es reichlich Zinsen. Die Viehzucht tritt in Hadeln zurück. Dafür blüht der Ackerbau umso mehr. Und im Sommer ist das Marschland von einem Ende zum anderen ein prächtig wogendes Saatmeer. Raps, Weizen und Roggen bilden den Hauptbestand der Felder. Hadelns Bewohner sind rein sächsischen Stammes und unter allen Marschen hat dieses Land seine Eigentümlichkeiten und Freiheiten, hadelnsche Provinzialstände und so fort, am treuesten bewahrt. Politisch zerfällt das Land in drei Verbände: in die Stadt Otterndorf, Kreisstadt und Amtsgericht, der Mittelpunkt des Landes, in dem sich Hadelns Handel und Verkehr vereinigt, in das Hochland und in das Siedland. Otterndorf, ein altmodisches, aber freundliches Landstädtchen, in das noch vor einigen Jahrzehnten ein altes Burgtor führte, geschmückt mit dem Lauenburgischen und dem Stadtwappen, einer Otter, Fischotter über dem sächsischen Rautenkranze, wie Almers schreibt, hat eine höhere Bürgerschule, die früher als Progymnasium existierte und an welcher der Dichter Johann Heinrich Voss einst Prorektor gewesen ist. Die einzelnen Ortschaften, die Wohnung ländlicher Freiheit, durch die Gefilde verstreut, jede von Eschen begrünt, liegen auf einem weiten Raum verteilt, die größeren Höfe vereinzelt. Noch mehr Bewohner als Otterndorf, etwa 1760 Seelen, zählt die Gemeinde Altenbruch, 2200 Seelen, mit der ältesten und bedeutendsten, einen berühmten Altarschrein aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts bergenden zweitürmigen Kirche. Neben Altenbruch sei hier noch Lüdingwort, der Geburtsort des bekannten Reisenden Carsten Niebuhr, erwähnt. Ende von Abschnitt 26, gelesen von Klaus Missfeld.